Erster die Männer brachten die Kiste Gottes in das Zelt. David hatte das Zelt gebaut. Sie gaben Gott viele Geschenke. Zweiter David war mit den Geschenken fertig. Er wünschte dem Volk Gutes im Namen Gottes. Dritter David gab allen Menschen in Israel Essen. Jeder bekam Brot, Fleisch und einen Kuchen. Vierter David wählte Helfer aus dem Stamm Levi aus. Sie sollten vor der Kiste Gottes arbeiten. Sie sollten Gott danken. Fünfter Asaf war der Chef der Musiker. Andere Männer spielten Harfe und Zither. Asaf spielte laute Becken. Sechster die Priester Benaja und Jahasiel bliesen Trompeten. Sie taten das immer vor der Kiste Gottes. Siebter an diesem Tag gab David Asaf ein Lied. Es war ein Lied zum Danken. Achter dankt Gott und ruft seinen Namen. Erzählt allen Völkern von seinen Taten. Neunter singt Lieder für Gott. Sprecht über alle seine großen Wunder. Zehnter freut euch über seinen heiligen Namen. Wer Gott sucht, soll im Herzen froh sein. Elfter fragt nach Gott und seiner Kraft. Sucht ihn immer wieder. Zwölfter denkt an seine Wunder. Denkt an seine Zeichen und seine Worte. 13. Ihr seid Kinder von Israel. Ihr seid Diener von Gott. 14. Er ist unser Gott. Er ist der Herr über die ganze Welt. 15. Denkt immer an sein Versprechen. Er hält sein Wort für immer. 16. Er gab Abraham ein Versprechen. Er schwor es auch Isaak. 17. Er gab dieses Gesetz auch Jakob. Es gilt für Israel für immer. 18. Gott sagte, ich gebe euch das Land Kanaan. Es gehört euch für immer. 19. Damals wart ihr nur wenige Menschen. Ihr wart Fremde in dem Land. 20. Sie zogen von einem Volk zum anderen. Sie gingen von einem Land zum nächsten. 21. Gott ließ niemanden sie böse behandeln. Er bestrafte Könige wegen ihnen. 22. Gott sagte, fasst meine Diener nicht an. Tut meinen Propheten nichts Böses. 23. Singt für Gott auf der ganzen Erde. Erzählt jeden Tag von seiner Hilfe. 24. Erzählt den Völkern von seiner Herrlichkeit. Sagt allen von seinen Wundern. 25. Gott ist sehr groß. Man muss ihn sehr loben. Er ist mächtiger als alle Götter. 26. Die Götter der Völker sind nur Puppen. Aber Gott hat den Himmel gemacht. 27. Vor ihm ist Glanz und Licht. In seinem Haus ist Kraft und Freude. 28. Alle Völker sollen Gott loben. Gebt Gott Ehre und Macht. 29. Gebt Gott die Ehre. Bringt Geschenke und kommt zu ihm. Betet ihn an. 30. Die ganze Erde soll vor ihm zittern. Er hält die Welt fest. 31. Der Himmel und die Erde sollen sich freuen. Alle Völker sagen, Gott ist König. 32. Das Meer soll laut rufen. Die Felder und alles darauf sollen sich freuen. 33. Die Bäume im Wald sollen singen. Denn Gott kommt und richtet die Welt. 34. Dankt Gott, denn er ist gut. Seine Liebe hört niemals auf. 35. Sagt, hilf uns, Gott. Rette uns aus den anderen Ländern. Dann danken wir dir. 36. Lobt Gott, den Gott von Israel. Er lebt für immer. Das Volk sagte, Amen. 37. David ließ Asaf dort. Er und seine Brüder arbeiteten jeden Tag vor der Kiste. 38. Auch Obed-Edom und 68 Brüder halfen dort. Sie passten auf die Tore auf. 39. Der Priester Zadok blieb in Gibeon. Er war beim Zelt von Gott. 40. Er gab Gott jeden Morgen und Abend Geschenke. Er tat alles, was im Gesetz steht. 41. Heman und Jeduthun waren auch dabei. Sie dankten Gott für seine ewige Liebe. 42. Sie hatten Trompeten und Musikinstrumente. Die Söhne von Jeduthun bewachten die Tore. 43. Dann gingen alle Menschen nach Hause. David ging zu seiner Familie.